Kapitel 18. René Benko im Klagegewitter. Politiker, Staatsanwälte und Investoren stoßen auf merkwürdige Vorgänge. René Benko eilt an den Fotografen und Kameraleuten vorbei, die auf seinem Weg ins österreichische Parlament Spalier stehen. Das imposante Gebäude am Dr. Karl-Renner-Ring in Wien gleicht mit seinem reich verzierten Portal, dem vielen Pomp und den massiven Säulen, einem griechischen Tempel. Ein Bauwerk, das eigentlich den extravaganten Geschmack Benkos treffen sollte. Doch der Tiroler wirkt gehetzt. Er besitzt an jenem Mittwoch des 22. Mai 2024 kein Auge für die neoklassizistische Architektur. Zielstrebig steuert er auf den Sitzungssaal zu, wo die Mitglieder des Untersuchungsausschusses auf ihn warten. Hier wird spürbar, dass Österreichs einstiger Immobilienzampano die Götterdämmerung schon hinter sich hat. Vor den Politikern und den Kameras steht ein Gescheiterter. Der Untersuchungsausschuss mit dem Titel Zweiklassenverwaltung wegen Bevorzugung von Milliardären durch ÖVP-Regierungsmitglieder wurde von der rechtspopulistischen FPÖ und den österreichischen Sozialdemokraten, der SPÖ, eingesetzt. Im Kreuzverhör wollen sie herausfinden, ob Milliardäre von staatlichen Institutionen wie der Covid-19-Finanzierungsagentur des Bundes bevorzugt behandelt worden sind, wenn sie Gelder an die ÖVP gespendet haben oder die Partei in ihnen zumindest potenzielle Spender gesehen hat. Für 10 Uhr ist der Termin angesetzt. Benko ist spät dran. Diesmal erscheint er immerhin. Zuvor hatte er mehrere Termine im März und April verschieben, absagen oder platzen lassen. So entschuldigte sich der Tiroler mal wegen eines Gerichtstermins im Landgericht Innsbruck, mal begründete sein Anwalt Norbert West die Absage damit, dass es unmöglich sei, einen Überblick über die gegenüber René Benko erhobenen Vorwürfe zu erhalten. Die Strafverfolgungsbehörden würden in bestimmten Fällen noch prüfen, ob überhaupt ein Anfangsverdacht vorliege. Seinem Mandanten sei es jedenfalls aufgrund mangelnder Kenntnis der gegen ihn erhobenen Vorwürfe zum jetzigen Zeitpunkt faktisch unmöglich, sich gemeinsam mit seinem Rechtsbeistand auf eine Einvernahme vor dem Untersuchungsausschuss vorzubereiten. Ein anderes Mal stellte Wess fest, dass sich die Informationslage bisher nicht verbessert hat und die wichtigen Entschuldigungsgründe daher nach wie vor gegeben sind. Ende April wird es den Parlamentariern zu bunt. Sie beschließen, Benko behördlich vorführen zu lassen. Wess reagiert sofort, setzt ein Schreiben auf, in dem er darauf hinweist, dass verbindlich zugesagt wurde, einer Ladung für den 22.05.2024 Folge zu leisten. Benko in Begleitung der Polizei? Kein gutes Bild für einen Unternehmer, der fürchten muss, bald auch vor einem Gericht zu stehen. Am Ende siegt ein Kompromiss, der alle Seiten das Gesicht wahren lässt. Benko wird zwar von Polizisten ins Parlament begleitet, allerdings erscheinen die Beamten in Zivil. 4 Stunden lang wird er den Abgeordneten Rede und Antwort stehen, die sich auch für sein politisches Netzwerk interessieren. Die Frage ist, ob die staatliche Covid-19-Finanzierungsagentur, COFAG, die Gesellschaften von René Benko in der Pandemie zu üppig finanziert hat, obwohl ihnen eigentlich keine oder nur weniger Gelder zugestanden hätten. Insgesamt sind Siegner Gesellschaften, nach Informationen des Ausschusses, mit einem zweistelligen Millionenbetrag unterstützt worden. Es ist 10.21 Uhr, als Benko sich das erste Mal zu Wort meldet. Er trägt einen dunklen Anzug, ein weißes Hemd und eine blau-graue Krawatte. Die formelle, aber teuer aussehende Kleidung täuscht nur schlecht darüber hinweg, dass die letzten Wochen und Monate dem Baumeister der Siegner zugesetzt haben. Seine Augen wirken geschwollen, der Gesichtsausdruck müde. Er startet mit einem allgemeinen Statement. Er habe Anfang April seinen Auftritt im Untersuchungsausschuss mit der Begründung abgesagt, dass ihm der Überblick fehle. Aufgrund einer Vielzahl an Anzeigen und Vorwürfen sei ihm nicht klar, wo er die Aussage verweigern könne, um sich selbst nicht zu belasten. Deshalb müsse er auch jetzt jede einzelne Frage prüfen. Die kommenden Stunden verlaufen zäh. Immer wieder stecken Benko und sein Anwalt die Köpfe zusammen, beraten sich bei ausgeschaltetem Mikrofon. Norbert Wess beugt sich dann tief nach vorne, damit niemand ihm von den Lippen lesen kann. Der Untersuchungsausschuss ist nicht die Staatsanwaltschaft. Aber wenn Benko hier patzt und unbedacht plaudert, kann das auch juristisch für ihn Folgen haben. Im Frühjahr 2024 besitzt der Signer-Eigner mindestens so viele Gegner wie seine Signer früher Gesellschaften. Im Zentrum des Interesses stehen gleich mehrere Punkte. Die Politiker erhoffen sich Details zur Funktion von Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, der für Benko als Berater und Aufsichtsrat unter Vertrag stand. Sie interessieren sich für Benko als faktischen Geschäftsführer der Signer, eine Rolle, die ihm viele zuschreiben und für die auch einige Dokumente sprechen, die er aber dementiert. Stattdessen weist er darauf hin, seit 2013 keine offizielle Funktion inne gehabt zu haben. Fragen gibt es auch zum Chalet N, Benkos Luxushütte im Skigebiet Arlberg, benannt nach seiner zweiten Frau Nathalie.